Ingen video også. Hikli, bikli, bungli, bakli, hakli. På gong radio. Jeden mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Im Bermuda-Funk. Bekanntlich unaniert, so ziemlich jedermann. Erich erzählt, wie's bei ihm dazu kam. Oh, irgendwann hab ich dann angefangen, mich anzulangen. Irgendwann hab ich dann angefangen, mich anzulangen. Erich spürt Langeweile, weil sich im Zug abteilt. Vom Richter gibt er zu, ich wurde langsam geil. Und irgendwann hab ich dann angefangen, mich anzulangen. Irgendwann hab ich dann angefangen, mich anzulangen. Erich kommt zurück vom Vorstellungsgespräch. Er sagt, eigentlich lief es gar nicht mal so schlecht. Und irgendwann hab ich dann angefangen, mich anzulangen. Irgendwann hab ich dann angefangen, mich anzulangen. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn heute nicht der 15. Vierte Februar ist, also, ja, gut. Dann handelt es sich um eine Wiederholung, oder wir haben heute den 13.04., dann ist es live bei punkrockersradio.de. Und Montag. Genau, aber das ist ja eine Vorproduktion für den Mittwoch für Bermuda-Funk, um das nochmal hier zu erklären. Und neben mir sitzt der wunderbar super gestylte, ich sehe hier gerade einen tollen Gürtel. Ja, der hat einen Gürtel, da ist ein Comic drauf, ne? Das ist ein Marvel-Comic-Motiv-Gürtel. Wahnsinn. Ich bin nämlich auch so ein Comic-Nerd. Ja? Ja, bin ich wirklich. Das habe ich aber nicht gemerkt bei dem Umzug. Nee, diese Kisten mit Comics habe ich noch daheim. Ach so, daheim, bei Mutti. Ja, mittlerweile trage ich mehr so Klamotten. Ah ja, okay. Ja, das war übrigens gerade eben die Band Lesbian Rank in Inferno. Ich glaube, die kommen irgendwo aus in der Nähe von Stuttgart. Und die schicken mir doch immer wieder mal ein nettes Liedchen. Ich würde mal sagen, die sollen sie mal langsam mal in die Sendung schaffen. Auf jeden Fall. Ja. Die haben auf jeden Fall einen Hit schon. Ich hab mindestens schon 50 Lieder von denen. Ich kenne ja nur diesen Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise, den ich ja auch gerne bei der WM verwendet hätte. Letztes Jahr, das hat aber aus technischen Gründen nicht hingehauen. Mit der Live-Übertragung. Ärgerlich. Ja, ich wollte ja das ZDF hacken und dann das Lied laufen lassen, oder was? Ne, ich wollte zumindest im Ballroom bei den Fußballspielen, immer wenn Deutschland spielt, statt der Nationalhymne eben diesen Song laufen lassen. Das hat aber nicht geklappt. Okay. Leider. Ja, Rudi, wie war dein Wochenende? Ja, sehr gut. Ich war ja kulturell unterwegs. Mhm. Lesung, Kultur, Bütchentour. Ja, ja. Die ganze Stadt fast, also die linke Rheinseite habt ihr mitgenommen, ne? Ja, von der Südstadt bis, also es waren glaube ich 11 Kioske, eine Geburtstagsparty und dann noch, am Schluss dann irgendwie im Drückepetter. Was die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wahrscheinlich nicht wissen, der Rüdi hat an einem sogenannten Bütchenwalk teilgenommen. Da geht man in einer bestimmten Kostümierung, zwar alle in weiß gekleidet. Das war keine Kostümierung. Ja, alle sind halt in weiß Situation gekleidet. Entsprechend. Genau, ja. Stimmt. Alle sind in weiß gekleidet, in Anzügen und gehen von Kiosk zu Kiosk in der ganzen Stadt. Denn ich wäre ja beinahe gar nicht mitgegangen, weil ich wollte ja eigentlich auch unbedingt Human Abfall sehen. Und dann noch die schwulen Nuttenbullen. Ne? Das war ein hervorragendes Konzert. Aber ich habe ja dann noch vom Thomas einen Anzug bekommen, den er mir besorgt hat. Mhm. Und da konnte ich mich dann immer rausreden. Ach, ist ja nicht schön. Und das hat sich im Endeffekt ja für mich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja. Das Konzert war auch schön. Ja. Also die Nuttenbullen haben sich dreimal bedankt und noch ein viertes Mal schriftlich. Humanabfall kommen auch immer wieder gerne. Dass ja du mitorganisiert hast. Ja, die Pia und ich. Ja. Also Humanabfall werden allerdings in nächster Zeit nicht mehr so in diesem kleinen Rahmen zu sehen sein, weil die nämlich jetzt eine Etage aufgestiegen sind. Die wurden neulich von irgendwie so einer größeren Agentur mal begutachtet live und die haben gesagt, yo, die Jungs nehmen wir unter Vertrag und die sind jetzt ab sofort nur noch in größeren Läden zu sehen. Sie haben uns aber versprochen, weil wir so nett sind, dass sie auch gerne wieder bei uns spielen zu den normalen Konditionen. Ja, das erinnert mich so an die Nerven, die ja auch schon da in diesem privaten Bereich gespielt haben in Köln. die ja dann auch irgendwie ein paar Monate später dann irgendwie von irgendwelchen Feuilleton-Journalisten dann in den Himmel gelobt worden sind. So war es ja bei Humanabfall auch und ich habe es ja so ein bisschen geahnt, aber jetzt hat auch... Kommen alle beide aus Stuttgart. Ich glaub, hat auch mal funktioniert. Ich glaube, da unten in Stuttgart hockt irgendjemand irgendwo an einem Knopf, der da irgendwie für den Erfolg verantwortlich ist. Den also gönnigst aber die auch. Die Bands halt... Die sind so nett. Ja. Das heißt ja auch nicht, dass sie demnächst bei 1Live dudeln. Also das finde ich sogar eher erstaunlich, weil Humanabfall sind wesentlich sperriger als, keine Ahnung, Love Aid, Turbostart, hast du nicht gesehen, zusammen. Oder so andere von dem vom Feuilleton der Zeit gefeierten Bands. Also das ist jetzt echt nicht so, dass man sagt, da zieht man jetzt die Massen von jungen Leuten mit. Also auf jeden Fall so wie sagen, späte goldene Zitronen. Ja, sperrig ist ja auch gleichzeitig wieder so für so ein bisschen was Elitäres, ne? Also ist nicht für jeden zugänglich und deshalb gefällt es wahrscheinlich dann auch gleich vielen Leuten, die halt denken, wenn sie sowas hören, dann können sie sich von der Masse abheben. Ich kann dir auf jeden Fall nur empfehlen, also rein menschlich gesehen allein schon und die schwulen Nuttenbullen auch. Die waren auch wieder hervorragend. Mhm. Die sind bei uns immer hervorragend. Ich habe die das letzte Mal im Sonic Ballroom gesehen. Ja, da fand ich die nämlich nicht so hervorragend. Irgendwie im privaten Rahmen sind die immer besser. Ja. Die haben mich auch so gefreut. Sollen wir mal was spielen von Humanabfall? Ja, das wäre ja jetzt gerade passend. Dass die Hörerinnen und Hörer sich mal hier so einen Eindruck machen können. Ja, wird avantgardistisch. Ja. Ja, der Flanger war schon sein Geld wert. Auf jeden Fall. Also effektemäßig waren die sehr breit aufgestellt, sag ich mal so. Allein beim Soundcheck dachte ich, was macht der da? Ist das jetzt Musik oder ist irgendwas kaputt? Ja, ist immer wichtig, beim Soundcheck alle Effektgeräte auf einmal einzustellen. Ganz wichtig. Ich habe Metalbands gesehen, die hatten nicht so eine Apparatur da vor sich liegen, wie jetzt der Gitarrist. Es war eigentlich sogar in der Hinsicht sogar eher Shoegaze, was sie machen. Ach, das komme ich schon mal zu begriffen. Weißt du nicht, was Shoegaze ist? Musikalische Shoegaze ist doch jetzt auch gerade wieder im Kommen. Ja, erklär's mal. Für mich. Es ist ja diese Musiksparte, die man nicht so ganz genau benennen kann. Das einzige Merkmal ist eben, dass die Gitarristen immer eine unglaubliche Menge an Effektgeräten vor sich liegen haben und immer auf den Boden gucken. Und es so aussieht, als würden sie auf ihre Schuhe starren. Daher kommt der Begriff Shoegaze. Das ist gar nicht an einer Musik festgemacht, sondern lediglich daran, dass die Gitarristen immer so auf den Boden gaffen. Ja. Das hat man schon in den 90ern. Richtig, da war das ja eigentlich vorbei, kommt jetzt wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Band Title Fight kennst, rein zufällig. Nee. Deren aktuelles Album ist jetzt ganz frisch, das ist in einer Tour nur Shoegaze. Und die waren vorher eine Hardcore-Band. Ich hatte mal so eine unsägliche Band gespielt, die hieß Eternit. Wir hatten einen Gitarristen, der kam zu jeder Probe mit einem neuen Effektgerät. Mhm. Und am Schluss hat er sich dann so einen Koffer gebaut, wo dann alle Effektgeräte hintereinander reingebaut waren. Ja, ja. Und es war unerträglich, mit dem zu proben, weil jedes Lied mindestens 7 Minuten gedauert hat, weil er seine ganzen Effektgeräte in jedem Lied einsetzen musste. Das ist anstrengend. Das erinnert mich an Effektgeräte. Ja gut, ich als Schlagzeuger habe damit ja auch nichts zu tun. Apropos Schlagzeuger. Ja. Mehr oder weniger große Dinge werfen ja ihre Schatten voraus. Ich bin ja kurzfristig von der Polit-Punk-Rock-Band, keine Ahnung, rekrutiert worden. Ach ja, stimmt. Bei denen zu spielen. Ja. Und wir haben ja jetzt 2 Gigs hintereinander mit den Schwarzen Schafen, wo auch das letzte Konzert der Schwarzen Schafe drunter fällt in Düsseldorf. Und bei beiden Konzerten werden auch Oi Polloi spielen. Also, ja, habe ich schon gesehen, ja. Es wird auch, falls du irgendwie Interesse hast, da hinzukommen. Im Sonic Ballroom? Der Vorverkauf läuft verdammt gut. Es sieht sogar beinahe so aus, als würde es ausverkauft werden. Ja, ein Platz im Biergarten gibt es immer, ne? Der ist bis jetzt noch nicht ausverkauft. Aber muss aufpassen, nicht, wenn eine Massenschlägerei da gerade ausbricht, ist das auch manchmal unangenehm. Ja, deine Massenschlägerei hat sich ja herausgestellt, es war gar keine Massenschlägerei. Du bist nämlich auch immer so ein Kerl, der irgendwie dramatisch die Geschichten aufbäuscht. Der erzählt mir irgendwie, dass man im Suff in den Busch gefallen ist und dann machst du gleich irgendwie ich habe ihm nur gefragt, ob alles bei dir in Ordnung ist. Ja, ist alles in Ordnung. Ja, dass ja nichts passiert ist, wusste ich auch. Ja, ich hab ja massenhaft, also nicht nur das Human-Abfall-Konzert mit schwulen Nuttenbullen habe ich verpasst, ich habe ja noch ein anderes Konzert verpasst. Ich wollte unbedingt hin zu Fucking Angry. Und den Carpaccis. Ja, den Carpaccis interessiert mich nicht. Und du wolltest unbedingt Fucking Angry sehen. Ja, weil ich den nie gesehen habe. Ach so. Und ich würde ja auch gerne mal hier an dieser Stelle, möchte ich hier gerne mal in die Sendung einladen. Ihre neue Platte kommt ja bald raus. Mhm. Wäre ja eine Möglichkeit, sie hier vorzustellen. Ja, also ja, den Daniel vom Mofa-Bande kennst du ja schon. Also, stimmt, ja. Ach, das spielt er mit. Ja, das hat mir schon mal jemand erzählt, ja. Oh. Siebhirn. Ach, werden die schon mal irgendwie schaffen, glaube ich. Ja. Wenn mal Schulferien sind oder so. Ja, es gibt ja Bands, die denken immer, sie können dann erst ins Radio kommen, wenn die Platte draußen ist. Aber die haben ja die Aufnahmen schon. Deshalb können sie ja schon vorher die Sachen vorstellen. Wie zum Beispiel, das kann ich jetzt schon mal anteasern, Blumentopferde. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Bandname ist, aber so ist es halt meistens bei Bands. Wenn der Name steht, dann lässt man halt und... Das erinnert mich an diese Band Ein gutes Pferd. Ja. Also dieser Wortwitz da irgendwie drin, ne? Vielleicht verstehe ich ihn irgendwann mal, wenn du groß bist, aber... Ja, auf jeden Fall haben die mich gerade eben vor 2 Stunden angeschrieben und haben mir ihre neue Platte geschickt, und also so per Download, und am Samstag kommt die Platte raus, und am Sonntag mache ich eine Live-Sendung hier, weil ich am Montag nicht kann, da habe ich Spätdienst. Da findet auf punkrockersradio.de diese Sendung Sonntag statt, und da werde ich mit denen wahrscheinlich dann eine Skype-Übertragung machen. Und es kommt noch ein Überraschungsgast. Falls das mit der Band nicht klappt. Weißt ja, vielleicht Hosenträger und Gürtel, ne? Aha, okay. Ja. Also, ach so, ja. So, Sicherheitsdenken halt, ne? Schon hell, wieso das jetzt sein? Nee, nee. Der Udo? Nee, hat doch keine Hosenträger. Nee, gibt's so, ja, wir können so eine Slackline nehmen als Hosenträger vielleicht. Ja, spielen wir mal was von Lucky Malice. Die ich ja neulich auch noch erleben durfte. Auch wieder eine total gute Band. Ja. Und ich durfte auch der Bassistin den Popo küssen. Weil die am Ende noch so ein kleines Gewinnspiel veranstaltet haben. Und wer hat gewonnen? Ich. Was durftest du? Ich durfte ihr den Hintern küssen. Und dann dachte ich auch... Das ist ein Gewinn, oder ja, was? Ja, Moment. Da dachte ich mir auch, das ist ja ein toller Gewinn. Aber ich so ein nassgeschwitzter Hintern. Ich hab nachher noch ein Paket von denen bekommen mit Platten und Schnaps und so. Ah. Ich kam mir erst auch ein bisschen verarscht vor, da auf der Bühne. Aber gut. Ja, ich hatte immerhin gewonnen. Hat es jemand fotografiert? Nein. Nein. Da waren nur alte Männer, die haben so moderne Geräte nicht, mit denen man Fotos machen kann. Oh Gott, nee. Ja. Also, du warst ja nicht da. Ja. Du hast ja so ein Gerät. So ein Gerät, ja, seit neuestem habe ich jetzt auch ein Smartphone. Ich war ja in den letzten, in meinem Umfeld, der noch kein Smartphone hatte. Ja, mir geht's ja auch so. Ja. Und ich glaube, das hört auch dieses Jahr auf. Oh ja. Ich rede schon immer mehr darüber. Ja, nee, mir ist halt mein MP3-Player verreckt oder ist nahe am Verrecken gewesen und eine Arbeitskollegin oder eine Schulkollegin hat zu mir gesagt, ich verkaufe das Ding für 40 Euro. Wenn ich jetzt bald Geburtstag hätte, und würde ich mir halt eins jetzt, da ist halt jetzt 32 Gigabyte Musik drauf, ne? Ja, das ist praktisch. Und das ist schon mal... man hat es immer dabei sowieso und ja, kann man mal eben Mucke anmachen, wenn dann mal wieder alles zu scheiße ist. Ja. In der Bahn oder so. Ja. Oder auf dem Fahrrad. Oder, ja, auf dem Klo. Lucky Malice. Spielen wir sie. Mach it. Soll das machen, ja. Mach it. Eine Band aus Schweden. Ja. Die singen auch hauptsächlich auf Schwedisch. Schwedisch, ja. Hört sich aber gut an. Also ich finde es war Lucky Malice, die zusammen mit Danger Man im Sonic Ballroom gespielt haben. Genau. Die, ja, Danger Man war, ja, waren laut, fand ich jetzt aber auch nicht umwerfend. Wie gesagt. Ja, nach dem Lucky. Arschkuss konnte wahrscheinlich keine Band mehr irgendwas toppen. Richtig. Ja. Ich kann da jetzt auch nicht mehr so objektiv drüber reden. Ja, soll man Danger Man dann nicht mehr spielen? Aber muss man dazu sagen, ist ja eigentlich eine Band mit, die haben wir bei Musikern, die überall mal mitgespielt haben. Ja, ich habe die Namen auch vergessen. Es waren natürlich auch wieder so ein paar von den alten Bonner Leuten dann, also so ein paar Hardcore-Recken, die wegen Danger Man da waren. Die haben auch irgendwas erzählt von hier wegen früher, bla bla, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr. Fallen die Namen auch nicht mehr ein, nee, wo die mitgespielt haben. Aber egal, spielen wir sie nicht. Komm, wir können ja stattdessen... Wir haben so viele Sachen da. Ich kriege auch hier immer irgendwie jede Woche neue Sachen zugeschickt und ich bin ja irgendwo ein bisschen, habe ich die Verantwortung, das auch zu spielen, weil sonst kriegt es ja die Welt nicht mit. Was mit Mann kackt sich in die Hose? Ja, die spielen wir auch noch, aber erst später. Gut. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt erstmal was von den Blumentum-Pferde, oder? Von ihrer Platte, die gerade noch gar nicht rausgekommen ist, die erst am Samstag irgendwie abgefeiert werden darf in Torgau. Dann feiern wir jetzt schon mal so ein bisschen vor, würde ich sagen. Genau. Mit Reinkarnation, als ich das erste Mal, also Reinkarnation, also ja, das Lied spricht für sich. Ich glaube, wir hören erstmal das Lied an, erzähl mal drüber. Ich bin gespannt. Läuft's? Herrlich. Bei unserem letzten Konzert, ich suchte gerade den Backstage, da sprach mich ein Besucher an, er sagte, dass er uns ziemlich scheiße fängt und dass er uns nicht leiden kann. Ich fragte ihn, was sein Beweggrund sei, dass er erneut gekommen ist, na, um euch wieder zu versagen sehen, dabei ziemlich angepisst. Er meinte, man kann nun mal kein Rockstar sein, kommt man hier aus der Provinz. Auch wenn drei jetzt in der Großstadt wohnen, kennt euch weder Kunst noch Hinz. Ich ließ ihn stehen und ging zum Tresen, das kann ja wohl nicht sein. Dieser Typ, der hat doch keine Ahnung, dem hau ich irgendwann mal eine rein. Herr Stefan, diese schlechten Reime und dein mieser Kleidungsstil sind nur zwei Gründe von ganz vielen, warum uns keiner hören will. Du benimmst dich wie so ein Felsenheimer, überheblich und arrogant. Denn du denkst, du bist von all der Größe, hast du dich dann was verlangt. Hey Peter, das finde ich nicht fair von dir, wie du mit mir umspringst. Ich dachte immer, dass wir Freunde wären, auch wenn du wieder große Blonde singst. Dass du nicht sein Sohn bist, das glaubt doch keiner, der dich vor sich stehen sieht. Und das ist der Grund, weshalb ich dich, Kollege, 3-4 Jahre miet. Na gut, ich war zu hart zu dir, doch kannst du das nicht nachvollziehen. Du kommst nicht zur Probe und mit Clemens und Falk muss ich Hamburger Schule spielen. Zwei besoffene Typen ohne Kenntnis an ihrem Instrument. Stöckchen spiele und dit dit dit und Thomas schimpft sich dann weg. Zwei no-name People aus Suburbia und dann möchte gern mit Übergewicht. Dazu ein intellektueller Kämpfer mit einem Merfu-Gesicht. Wir wollen ganz groß rauskommen und Helden spielen, was fällt uns denn bloß ein? Wann werden wir erwachsen und kommen zur Vernunft und lass uns musizieren sein? Und lass uns musizieren sein? Und lass uns musizieren sein? Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, da sprechen sie wahrscheinlich davon, dass sie irgendwie schon öfters vorgeworfen bekommen haben, dass sie so klingen wie die Ärzte. Ja, ja. Ich dachte jetzt gerade an eine andere Band aus Köln. Ja, nee, in dem Lied. Ach so, ja. Würde so, aber ja, sie klingen halt wie Super Nichts vorm Stimmbruch. Genau. Als sie noch jung waren. Also es gibt wirklich Lieder, die fangen sogar an, so ähnlich an wie ein Super Nichts-Lied. Mhm. Aber es ist ja kein, ist ja von besten Lernen, sag ich immer, ne? Von besten kopieren. Wobei mich das jetzt echt nicht vom Hocker gehauen hat. Nee. Ich höre ja gerne mal hin, wenn ich bei dir bin und denke so, okay, kann man sich merken oder auch nicht. Ja. In diesem Fall nicht. Aber ich glaube, das sind ganz nette Jungs. Nette Leute, und das zählt ja immer, das zählt ja bei mir in der Sendung, zählt das ungemein. Ne? Mal richtig gut sein muss man ja. Es ist also so ein Leistungsfaschismus, sag ich immer. Ne? Ich habe am Sonntag, am Ostermontag habe ich eine Band aus Berlin kennengelernt. Ja. Die haben so 90er Jahre Skatepunk gemacht. Das war ganz kurios. Die hatten am Vortag im AZ gespielt und haben aber im privaten Rahmen gepennt. Yeah. Dann war da Ostermontag aber ein Konzert und die waren einfach auch noch da, weil die da gepennt haben und haben dann spontan mitgespielt. Es war halt ja auch nichts so Berauschendes, aber die waren halt so super nett und wir sind dann auch noch bis spät in die Nacht mit denen durch Ehrenfeld gezogen, wo wir das gar nicht vorhatten. Ja, hat den Rest der Woche ruiniert. Ja, das ist es ja. Deshalb bin ich auch so ein super Freund. Shitake hießen die, falls ihr jemanden kennt hier. Ja, sagt mal was, ja. Ja, davon hängen jetzt auch einige Aufkleber in Köln. Ja. Zum Beispiel die Evil Klöten and the Dalli Dallis, die auch hier schon 2-3 Mal in der Sendung waren. Kennt man ja als Kölner auch schon ewig. Ja. Ne, sind irgendwie immer da. Sind auch nicht so super geil, aber es sind unwahrscheinlich nette Menschen. Und aus diesem Grund läuft jetzt das Lied, ein nagelneues Lied. Das ist so neu, das ich glaube, das ist noch nie irgendwo gelaufen. Bei irgendjemand, außer bei der Band und jetzt hier im Radio. Na denn, Premiere. Ja. Wunderkerzen an. Da hört der Handy. Heil aus der Welt ist voll. Läuft nicht so gut. Ja, eine Frage vom Hoshi. Ich finde es ja immer gut, wenn hier in der Online-Redaktion Fragen gestellt werden. Der fragt, ich sage ja dann fragt, aber fragt. Kann man beides falsch, sagen. Ja, ehrlich? Ich glaube, laut Duden nicht. Nee. Können ich kann man in gewissen Bundesländern darf man fragt sagen. Ja, okay. Also, er fragt, hey Rüdi, mal eine Frage. In dem Maximum Rock'n'Roll Interview sagst du, some guests have already left the studio before the show was over. No shit. No shit, sowas sage ich doch nie. Naja, wer ist denn da abgehauen, darfst du das erzählen oder gehört sich das nicht? Ja, das war eigentlich gar nicht so spektakulär. Das war einfach nur kurz vor dem Interview, war das irgendwie zwei Sendungen vorher. Da hat halt ein Mitglied einer Deutschpunk-Band halt irgendwie beleidigt das Studio verlassen, weil er sich nicht ernst genommen hat. War die Sendung da schon dran? Weil er sich nicht ernst genommen gefühlt hat. War die Sendung da schon dran? Wie, schon dran? Ja, ja, das war so um... Also als würde ich jetzt gehen. Minute 40 oder so. Ach so, würde ich sagen, so Rudi also noch 20 aber. Minuten wäre noch Zeit gewesen. Okay. Aber das war 1900, keine Ahnung was, ne? Hast Krieg. Du die falsche Frage gestellt oder nicht die richtige? Nee, irgendwie, da war noch ein Freund von mir, der war noch so Co-Moderator. Wir haben den dann mehr oder weniger so ein bisschen in den verbalen Schwitzkasten genommen und der hat Probleme gehabt mit Mikro, das war... Was, Probleme? Nee, mit so. Mikro, weißt du, irgendwie ins Mikro reden und man musste ihm alles aus der Nase ziehen und... ja, das war. Ey, aber das aber ist man eigentlich. Lernt, man, das lernt ist, ja dazu, man lernt ja dazu. Also, das ist war aber, auch für mich jetzt irgendwie auch irgendwo, wie weit man gehen kann und wann auch der Punkt ist, wann es überschritten ist. Aber ein Streitgespräch ja. ist auch dann mal eigentlich wirklicher Journalismus, wenn man sich denn so ernst nimmt als Musikjournalist. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit einer Freundin über. Ja, ich bin ja kein Musikjournalist. Ach, nee, aber zum Beispiel, so gibt's ja hier so Ox und Plastic Bomb. Ne? Ja, die sind auch keine Musikjournalisten. Weiß ich nicht, ob die sich nicht vielleicht ein bisschen so ernst nehmen. Jedenfalls gab's jetzt im aktuellen Plastic Bomb so ein Interview mit Chor. Ich hab's noch nicht gelesen, aber es ist wohl gar kein Interview, das ist eigentlich ein Streit tatsächlich zwischen einer Redakteurin von Plastic Bomb und dem Sänger. Per E-Mail oder? Nee, in echt. In echt. Also die machen ja viele Interviews per E-Mail. Einer schickt eine Frage zu, der andere hat dann Zeit, ja, irgendwie über eine Woche das zu antworten. Zu groß ist. Ja, auf jeden Fall war ein Streitgespräch, ging auch um den Sänger persönlich. Und dann meinte nämlich meine Freundin so im Vergleich dazu, das Ox stellt ja solche kritischen Fragen gar nicht mehr. Mhm. Also die Interviews musst du mal lesen, falls dich das noch interessiert. Die sind alle sowas von langweilig, egal welche. Ich habe gehört, die haben jetzt die Schrift größer gemacht. Echt? Das ist mir zum Beispiel. Ja, habe ich irgendwo. Weil die Interviews sind irgendwie eher kürzer, inhaltsloser. Es gibt kaum noch Bands, die erstens was Gutes gefragt werden. Oder vielleicht gibt es auch kaum noch Bands, die was Gescheites antworten. Vielleicht ist es auch so. Ja, es ist halt auch extrem schwer, eine Band was aus der Nase zu ziehen. Ja, aber man kann ja zum Beispiel, wenn Bands gerade in irgendeiner Kontroverse stehen, die ja, auch mal die genau ja, dazu befragen. Aber das ist und nicht wie der Tag im Studio war. Das sind doch so Internas. Also da will man halt auch nicht drüber reden, wenn man jetzt irgendwie Beef hat mit seinem Schlagzeuger und es muss halt weitergehen. Nein, und, das doch nicht. Aber wenn es ja so um offizielle Vorwürfe mal geht, egal welcher Natur. Achso, von Fans jetzt. Ja, so von der Szene. Von der Szene. Wir hatten ja jetzt nächsten Monat findet ja zum Beispiel dieses Hardcore-Konzert statt mit dieser russischen Band What We Feel. Ja. So, und haben ja sogar die Veranstalter im Vorfeld jetzt einen Text dazu veröffentlicht. Ja, wir wissen genau, da gibt es ja diverse Diskussionen drum. Wir haben uns aber dazu entschieden, dieses Konzert zu veranstalten. Aber es wird vorher eine Diskussionsrunde mit der Band geben, wie schon wohl in Berlin anberaumt war. Nur ist zu dieser Diskussionsrunde außer der Band niemand gekommen. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie es hier läuft. Aber der Nils von der Punkstelle und ich, der andere Nils, wir werden danach auflegen. Bewahre Nils. Am 15. Mai. Da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe jetzt, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt wegen Frühjahr ist oder so. Also ich, die Bookerin da von Svetlanas hat mich angeschrieben, ich soll doch auf das Konzert gehen, da im Underground. Den Laden mag ich ja überhaupt nicht. Na ja, zu Recht. Ja, bin froh, wenn der abgerissen wird und dann irgendwie Wird ja bald abgerissen, ja, kann oder? Man, ja, der Abriss findet schon statt drumherum, ja. Aber ich muss zugeben, da kann man auch einfach mal morgens um 5:30 reinwanken und vielleicht noch ein Bier trinken und gafft die Leute an und denkt, okay, ich bin hier falsch, aber warum, man geht immer wieder dahin, ja. Viele, also man wär's überrascht, wenn ich da schon alles getroffen habe in den letzten 10 Jahren. Ja, ja, ich bin auch immer überrascht. So, wenn der Ballroom dann zugemacht hat, dann gehen alle dann doch nochmal dahin und gucken und denken, ja, es ist scheiße, aber wir sind trotzdem da. Ja, auf jeden Fall spielen da halt die Svetlanas und als Hauptband dann halt The Dwarfs. Ach, jetzt am 30. ne? Genau. Ja, ey, da würde ich auf jeden Fall hingehen. Wegen ja, Dwarfs. Ich hab Gästeliste plus 1. Ich bin nicht da. Ja, macht nichts. Ich habe schon einen Kumpel aus Mannheim rekrutiert, der Dwarfs-Fan ist. Ja, der Alex. Sieht saugeil. Ja, der kommt. Aber ich werde die Dwarfs einen Tag später sehen. Ja, machst du so, ja. Genau. So gesehen nicht schlimm. Ja. Also, und aus diesem Grund, ich habe ihr dann versprochen, dass ich dann halt auch diese Band ankündige, die am 30.04. spielen, also die Svetlanas. Irgendwie, ich habe es nicht wirklich recherchieren können, im Internet stand nicht wirklich was drüber, aber es wurde irgendwie berichtet, dass die Band aus Russland kommt, aus Moskau oder sowas. Könnte ne? sein. Und sie in ihrem eigenen Land Einreiseverbot hat. Das ist ja interessant. Was ein bisschen komisch ist. Aber, oder sie haben Spielverbot oder sowas. In Russland? In Russland, ja. Aber dann müsste man die ja vielleicht kennen. Weil ja, das ist ja so ein also Ding, was einen prominent macht. Stand da irgendwo in diesem E-Mail drin. Aha. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe Siebhirn. Finde ich jetzt auch nicht mehr. Hm. Keine Ahnung. Macht ja nichts. Ja. Musik ist erstmal wichtig. Nee, außerdem sind wir hier ja keine Nachrichtensendung. Also von daher sage ich jetzt einfach mal und dann ist es so. Die haben Einreiseverbot, die haben Spielverbot. Das sind die gefährlichste Band der Welt. Und die schlimmer als Pussy Riot. Sind auf jeden Fall auf Tour mit den Dwarfs. Mit den Dwarfs, ja. Und von denen könnte man eigentlich mal was spielen. Von Dwarfs kann man auch was spielen. Aber spielen wir erstmal von Svetlanas was. Ist wahrscheinlich ein uraltes Lied. Auf ihrer Webseite kann man sich die ganzen Lieder auch anhören. Machen wir jetzt aber nicht. Wir sind gespannt. Wir spielen jetzt was. Step Back. Nils versucht sich jetzt eine Zigarette zu drehen. Ja, wir haben Zeit. Ja. Wir haben Zeit. Mach mal. Ja, ja. Welchen Filter? Da ist noch ein Filter drin. Ich rauche mal ohne. Du rauchst ohne, okay. Ja, in der Zeit, wo der Nils sich eine Zigarette dreht, spiele ich eine Band. Die ist gar nicht so spektakulär von der musikalischen Sicht her, aber sie kommen aus Indonesien. Das ist ja. Eigentlich. Das ist ja schon mal doch spektakulär. Ist schon spektakulär. Eins der größten muslimischen Länder. Ja, 90% muslimisch. Ja. Und die sind auch bekannt geworden, also gerade in Punkerkreisen, weil ja, da war die große Punkrocker-Einsammelaktion. Naja, mit den Haare abrasieren und waschen und umerziehen und sowas. Genau. Ja, in Myanmar. Nee, scheiße, wie heißt die Gegend nochmal? Ja, vergessen. Ja, aber diese Band, die haben die Haare schon rasiert. Das ist nämlich, glaube ich, eher so eine Skinhead-Band. Das gibt's ja auch da in Indonesien. Ja, genau. Die also, sind doch bestimmt alle große Fußballfans. In einem Land, wo man eigentlich eher dann so Flipflops trägt, tragen die halt ganz stolz dann ihre bis zum Kniekehlen hochgeschnürten Docks. Nee, das habe ich aber auch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall Fußball habe ich da gesehen. Habe ich in Thailand gesehen. Punks mit so richtig fetten Docks mit Stahlkappe und allem. Ne? Und ich saß daneben und habe geschwitzt. Ja. Also die Hooligans oder Skinheads, die ich da kennengelernt habe, die waren eigentlich alle ganz putzig, aber... Ja, sind halt alle nicht so groß, ja. Die haben sich auch alle so als die gefährlichste Gang in der Stadt so gerade vorgestellt. Und ich dachte so, ja genau, kommt mal nach Deutschland. Kommt mal nachts nach Frankfurt. Ja. No One's Land heißt die Band, die klingen gar nicht so, als kämen sie aus Indonesien, sondern aus, keine Ahnung was, aus Würzburg, aber egal. Oder ich glaube, aus Frankfurt. Das Lied soll, glaube ich, Jack Mela heißen. Aha. Ja, von ihrer nagelneuen Platte No Way Back Home. Ja, dann mal oi, oi, oi. Ja, wir sind hier gerade schwer am Diskutieren, ob wir was von Dwarfs spielen sollen. Aber möchte das jemand? Sagt alle ja. Sagt alle ja, genau. Siehste? Ja, nee, ich würde mal sagen, wir spielen lieber von unbekannteren Bands was. Zum Beispiel Egal, eine Band aus Braunschweig. Irgendwie hast du die aber schon mal gespielt. Als ich mal hier war, auf jeden Fall. Ja, die spiele ich ab und zu. Also ich weiß nicht, ob ich die gespielt habe, als du da warst. Die habe ich auf jeden Fall. Doch. Ein Lied von der neuen Platte. Ich hätte gern Pommes zu der Wahrheit. Habe ich die gespielt, als Oma Arschgeburt hier war. Vorletzte Woche. Ja, aber die Platte ist wirklich so brillant. Die bezeichnen ihre Musik ja als depressiver Funpunk. Ja gut, das möchte man ja schon mal hören. Ja. Ne? Und aus Braunschweig. Ja, da verbinde ich ja eher immer nur Daily Terror mit, da kann mal ruhig was anderes herkommen. Ja, ja, Daily Terror gibt es ja zum Glück nicht mehr. Ja, ne, die Daily Terroristen, da diese Überbleibsel da. Ja, gibt es immer noch? Nee. Ja, doch. Nee. Hm. Scheiße, die waren ja so schlecht. Ja, die echten Daily Terror haben sie ja nach Peters Tod dann aufgelöst. Ja. Ne? Und, oder diese Daily Terroristen, die spuken immer noch durch Gott. Die Lande. Oh Gott. Ja, das ist, wenn man nicht weiß, wo man aufhören soll. Zum Glück hat es der Günter Grass gewusst. Ja, er dachte sich dann so. Jetzt und hat ins selbige gebissen. Jetzt egal mit das Boot. Egal. Ich glaube, die habe ich mal, die haben sogar irgendwie ein Video von einem Live-Konzert gemacht bei Brockdorf oder irgendwie bei so einem Gorleben-Dingens. Echt? Ja. So alt sind die schon? Und dann, ja, nee, der war ja vor ein paar Jahren noch irgendwie Randale irgendwie. Und da haben die da irgendwie aus so einem LKW gespielt. Mhm. Da verwechsel ich die. Mit den toten Hosen? Nein, das war so ganz klein. Das waren vielleicht so 10 Leute, die da außen rum getanzt sind und hinten dran waren alles voll mit Bullen. Also die waren eingekesselt und die haben sich halt nicht davon abhalten lassen, da weiterzuspielen. Sollte man ja dann auch nicht, ne? Da so kriegt man auch schon mal was aufs Gesicht, ne? Ja. Nee, also es war sehr beeindruckend und es ist witzig, müssen wir mal gucken, wo das ist, irgendwo bei YouTube. Wahrscheinlich. Und jetzt haben wir noch was gefunden von Schwule Nuttenbullen. Die haben ja, ist es neu, das Album? Relativ. Ja, relativ neu. Das zweite Album, ja. Ja, sie bekommen ja immer schlechte Kritiken. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Und die haben auch nach wie vor immer noch Ärger wegen ihres Namens. Ja, ehrlich? Mir wurde da noch eine Anekdote erzählt, jetzt von der Band. Die haben im AZ Aachen gespielt. Und da, vorher gab es da so eine Flyer-Verteileraktion ans Publikum gerichtet, wie man, also dass man sich irgendwie zur Band verhalten soll, und die seien ja angeblich homophob. Ja. So, dann hat aber der eine Gitarrist diesen Flyer-Verteiler direkt angesprochen, so, hör mal, vielleicht hast du da irgendwas nicht falsch verstanden, wir können mal reden. Ja. Und dann hat dieser Flyer-Verteiler einfach gesagt, verpiss dich. Anstatt wirklich das Gespräch mal zu suchen, um vielleicht mal irgendwelche Missverständnisse oder so aus der Welt zu schaffen. Ne? Also das finde ich wieder so Hanebüchen, so in unserer Szene. Ja, es ist... Da ruft jemand auf, also andere Leute sich irgendwie zu benehmen gegenüber einer Band, und dann bietet die Band direkt ein Gespräch an. Ja, und das heißt, nein, verpiss dich. Altes Fossil beobachtet es ja immer wieder mal, dass sowas auftaucht in allen möglichen Variationen. Aber so Leute sind dann halt meistens irgendwie so nach 2 Jahren wieder verschwunden. Die Sachen boykottieren, ja, oder irgendwie so komische Sachen irgendwie in den Raum schmeißen. Also sowas geht an mir so vorbei, weißt du, so Ebbe und Flut. Weg ist es. Wie dieses, hat sich doch mal jemand aufgeregt, weil der Schlagzeuger sich sein T-Shirt ausgezogen hat. Ja, bei diversen Bands, aber das ist auch in einem, jetzt im AZ Bielefeld, das ist ja ganz schlimm. Ja. Aber solche Art Modebewegungen, die kommen ja immer wieder. Und, aber da muss ich ganz ehrlich zugeben, wir haben ja quasi in unserem privaten Raum so die Regelung, dass Schlagzeuger das dürfen, die anderen aber nicht. Ich sehe das, ich finde das auch nicht so, ich sehe das auch nicht ein, warum. Ich habe das schon oft gesehen, da gehen manche Bands direkt halbnackt auf die Bühne. Wenn ich mir so selber, ich finde es nur unangenehm, wenn die so stinken. Das sieht nicht gut aus, das hat keiner nachgefragt. Also, so prollig. Ja, ne? Aber ob was gut aussieht, ich meine, wenn einer irgendwie zu fett ist und eine Hackfresse hat, kann man auch nicht sagen, hey, geh von der Bühne, sieht scheiße aus. Ja, stimmt, da müsste man viele Bands von der Bühne schicken. Nee, also ich meine, es ist halt, und das muss man schon irgendwie durchhalten können, sowas. Nee, aber. Auch wenn man dann irgendwie falsch getriggert wird oder so. Ja, ich finde auch, dass sich so ein Sänger nicht zwangsläufig seiner Oberbekleidung entledigen muss. Es kann auch schnell peinlich werden und dann ist es ein Eigentor. Eigentlich wird eigentlich immer. Eigentlich immer, finde ich. Ja. Also, muss ich. Mir ist es eigentlich egal. Ja, mir war das lange egal. Heutzutage ist mir das echt nicht mehr egal, weil ich denke, was soll denn das? Weil viele da echt so eine Show abziehen. Ja, aber Show gehört halt, Klappern gehört halt zum Handwerk. Und wenn die Band halt meint, das muss jetzt sein, dann gucke ich mir das halt an wie ein Autounfall halt, ne? Stimmt. Ja. So, wir spielen jetzt was von Schwulen Nuttenbullen, von ihrem Album Die Deutschrocknacht. Das Lied heißt Dein Deutschland. Jo. Musik. Blick öffnet, kann man die Schritte tun, die zu tun sind. Das ist die Geschichte einer Wandlung, eurer Wandlung. Das sage ich euch ganz laut, ganz laut, ganz laut. Weißblech aus Deutschland, Maschinen, Metalle, Wachstum und Strategie auf Kosten deiner Biografie. Dein Deutschland, dein Deutschland, dein Deutschland, scheiß Deutschland. Das waren die schwulen Nuddenbullen. Und jetzt geht's auch gleich weiter, aber jetzt habe ich es abgebrochen. Tja, wir haben nicht aufgepasst. Ja, das haben wir von der Webseite gespielt, von der Bandcamps Webseite. Was mir noch eingefallen ist, ja, das ist ja eigentlich irgendwie, Punkrock-Konzert ist auch, denke ich mal die falsche Plattform, um Rücksicht auf Gefühle zu nehmen. Also es ist ja, wenn, wo, dann nicht dort, keine Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Empfindlichkeiten. Na. Ja, also es ein paar kommt, Sachen. Ja, man muss halt als Publikum halt auch dementsprechend reagieren. Ne? Ich kann mich nur daran erinnern. Es das sage ich dann also auch. Also das Konzert werde ich nie vergessen. Eine bayerische, ich weiß gar nicht, wie die hießen, irgendwie Bavarian noch was, die dann halt irgendwie das Publikum so dermaßen super mies beleidigt hat, dass das Publikum halt dann mit Stühlen geworfen hat. Das ist auch gut dann. Und die haben trotzdem weitergespielt, was auch gut war. Aber so läuft's halt, ne? Nee, das finde also ich ja. Also man darf halt nicht irgendwie beleidigt abziehen, sondern mal halt dementsprechend reagieren. Nee, das finde ich auch gut. Wenn direkte Reaktion passiert, ja, also müssen sich alle damit wenn befassen. Wenn halt einer seinen nackten Arsch zum Fenster raushält, braucht sich nicht wundern, wenn er draufgeschlagen bekommt. Richtig. Ja, und wenn halt einer, darf man nicht danach irgendwie rumflennen, sondern sagen, hey, was geht denn hier, ne? Ja, vor allen Dingen Tage später oder so irgendwie dann via Internet oder so. Ja, aber das finde ich auch nicht gut. Ja, wenn dann direkt, kann man direkt sagen, Moment mal. Und wenn man sich danach ärgert, weil man nicht direkt reagiert hat, dann hat man halt selbst einen Fehler begangen, nicht sofort zu reagieren. Und dann kann man sich zurecht ärgern. Wenn, dann muss man halt in dem Moment impulsiv sofort hier, tschack, peng, nicht lang nachdenken. Ist eh immer besser. Oder auch nicht. Ich möchte jetzt keine Anweisung geben. Nö. Was machen wir? Ja, noch was Schnelles. Ja, noch was Schnelles. Ja. Haben wir jetzt diese fucking Englisch schon gespielt? Nein. Haben wir noch nicht gespielt? Nein. Aber viel erzählt drüber, ne? Ja. Dass die mal herkommen sollen. Und dann sollte man vielleicht jetzt auch mal was davon hören. Ja, dann spielen wir mal ein Lied, das heißt, was übrig bleibt. Fucking Angry aus Bonn, Old School Hardcore. Ja. Yeah. Fucking Angry. Du hast du gesehen, ich nicht. Wie waren sie? Ich könnte jetzt sagen, wie immer, die waren gut halt. Aber Publikum war jetzt nicht so enthusiastisch. War eh wesentlich weniger los, als ich dachte. Ja, es war dienstags, ne? Und es war scheiße kalt draußen und überhaupt alles ja. War total... Also ich saß an der Kasse und dachte so, ja. Kommt da jetzt überhaupt jemand außer so 10 Leute? Ja. Es ging dann halt so, ne? Aber wir waren unter, ich glaube, unter 40. Ja, traurig. Ja, so ist das manchmal. Und die Carpaccios, ich glaube... Die fand ich... Das war einfach ganz schön eine Randale-Mucke einfach. Ja. So, da geht's nur auf die 12. Zack, ja. Auch nicht besonders virtuos, muss ja auch nicht sein. Ich fand den Sound an dem Abend nicht so gut. Ja, eigentlich hätte er. Hat mir einiges verleidet. Muss ich ja, fällt mir gerade ein, apropos Sound, ne? The Master of Sound. Hm. Der Udo. Der wäre ja eigentlich heute hier. Ja. Aber der Typ ist ja nicht erreichbar, ne? Ich habe mir ja sowas von gestalkt auf allen Kanälen. Ich habe auch vergessen, ihn nochmal darauf anzusprechen. Ja. Ich habe ihn nämlich gestern Morgen noch gesehen. Aber seit, da hatte ich auch noch anderes im Kopf. Seit 2-3 Jahren will ich den Typ hier in die Sendung bringen, weil er immer so tolle Storys erzählt. Ja, der kann auch eine Woche lang eine Sendung füllen mit ja. seinen Geschichten, die ja. er im Laufe seiner Berufskarriere auch wirklich erlebt hat. Ja. Aber er hat auch wenig Zeit. Ja. Vielleicht. Und schwer erreichbar dazu. Ja, noch. Ja, super schwer erreichbar. Also der hat diese Facebook-Nachricht immer noch nicht gesehen, hat aber währenddessen schon irgendwie 3-4 Posts abgeschickt. Vielleicht guckt er einfach nicht ins Postfach. Und sein E-Mail-Fach habe ich, also sein SMS-Fach habe ich ihm wahrscheinlich auch schon komplett zugemüllt. Ich kann ihn ja einfach mal daran erinnern. Nee, aber ich habe das gewusst, ich habe das sportlich genommen. Ne? Ich habe das ja gewusst, ich bin ja vorgewarnt worden, dass der Typ nie erreichbar ist. Ja, das habe ich also auch von vielen schon gehört, ja, tatsächlich. Ja, Tiptop sind ja gerade... Thomas sagte dasselbe. Ja, genau. Tiptop, auch eine Band aus Köln, die auch schon mal hier war. Die waren auch irgendwie... haben sie sich gedacht, der Udo, das ist doch der Richtige, um unsere neue Platte abzumischen. Und und seitdem erreichen sie ihn halt nicht mehr... Seit die Aufnahmen im Kasten sind. Das ist auch schon anderen Bands vorher passiert. Ja. Mhm. Ach ja, eben noch die Frage aus dem Chat beantworten. Yes. Pimmel raus ist okay, oberer Körper frei ist sexistisch. Nee, das ist schon lang her. Achso, nee, das Pimmel raus ist nicht okay. Ist mir egal. Wollte ich nur dazu sagen. Ja. Mir ist nichts Menschliches fremd. Wir spielen jetzt noch ein Lied am Schluss von The Dogs. Wir hatten die vorletzte Sendung irgendwie mal, glaube ich, gespielt. Da ging es darum, dass die Sängerin mit 16 irgendwie als Schlagerstar in der Alpenszene, also so, Volksmusik ja. Gemacht hat mit ja. 16. Okay, cool. Und das fand ich auch cool. Und dann später ist mir eingefallen, das hat die mir schon mal erzählt. Aha. So im Suff, dass sie früher sowas gemacht hat. Wenn man, kann man machen, wenn es einfach nur irgendwie ums Geschäft geht, ne? Ja, ne, mit 16, ne? Also irgendwie. Würde ich vielleicht jetzt auch machen. Und da gibt es auch so ein Video irgendwie auf YouTube-Porn, wollte ich gerade sagen, YouTube, irgendwie, wo man sie halt original sieht mit Dirndl. Aha. Wirklich. Auf YouPorn. Ganz erfrischend. Die Dogs spielen wir jetzt nochmal zum Schluss. Das war hier Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 15.04. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Neben mir sitzt der wunderbare. Gut aussehende. Der schöne Nils. Der super Nils. Und jetzt sage ich tschüss. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Also singt eine Frau, ne, übrigens. Ja. Ich komme mit dir. Ja. Ich bin zum Beispiel Ehre und ja, bringt doch nichts. Aber ich bin nicht zugehört. Ich war zwei Jahre mit einer Frau zusammen und habe keine einzige Sendung angehört. Also ich sag noch, ich werde die Ehe verbringen. Hi.